Aufgabe 21. Computerspiele sind unpersönlich. Jeder Mensch sollte beim Spielen einen lebendigen Partner haben. Einen Menschen, mit dem er auch reden kann. Vor dem Bildschirm sitzen und den Gameboy bedienen ist das Gegenteil von Kommunikation.